Wenn irgendjemand eine Frage zu dem Boss hat, sollte er sie bitte jetzt stellen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass er unsere Taktik wie auch den Boss komplett kennt. Ich definitiv nicht. Also ich könnte schon ein bisschen Input gebrauchen. Erstes Mal alle, zweites Mal bis auf Sus und Viltherz alle. Also bis auf den dementsprechenden Tank, der oben bleibt. Und beim dritten Mal gucke ich mir gerade an, wer. Wie spielt ihr die Ketten? Ansagen raus. Okay, Eins, zwei, okay. drei hintereinander. Also Typhoon braucht eine komplette. Noch irgendjemand? Gut, dann nur Typhoon, ihr braucht. Also Vietherz braucht auch eine. Okay. Also dann darf dem Typhoon aus Melee-Sicht bitte einmal der Deliria den Boss erklären. Bitte schön, weil du kannst ihn ja. Ich soll das erklären? Ich brauche Input. Gut, ich sagte, dann darf dem Typhoon der Deliria den Boss erklären. Ja, Also du bekommst von Deliria eine Erklärung. können wir kurz nach oben gehen? User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. So, und ein Fernkämpfer erklärt bitte, wie Terz, wie der Boss funktioniert. Alle anderen wissen ja, wie es geht. Also, welcher Fernkämpfer macht, sonst suche ich mal einen aus. Ich würde sagen, am besten der Hunter, weil sie muss ja auch oben bleiben für Oben. Der Hunter hat es mit uns ja noch nicht gespielt, also bin ich Ach mir so, nicht sicher, ob es dann okay. klappt. Mir geht es grundsätzlich um die Grundtaktik. Da der Solus sich ja nicht meldet, darf der Solus ja dann ganz gerne mal der Wildherz die Bosstaktik von uns erklären. Der hat sich ja nicht gemeldet, dass er es nicht kennen würde, ne? Oder Solus, brauchst du auch noch eine Erklärung? Ja, eigentlich schon, aber Eigentlich schon, aber meine. du warst so sehr ins Teamspeak-Gespräch, ins Skype-Gespräch vertieft, dass du hier nicht zugehört hast, dass es jetzt um eine Bosserklärung geht, richtig? Bist du immer noch mit dem kleinen Wichser am Skypen? Nein, habe ich ja gesagt. Ich bin halt, ich sage Gut. den Boss nicht mal mit dem Skype. Viltherz und Solus brauchen eine Erklärung. Kazuki, du erklärst den beiden den Boss. Geht in den anderen Channel, danke. Zieh die. User left your channel. User left your channel. User was moved out of your channel. Noch mal kurz fragen. Sofort. Und übrigens, Bitus, genau diese Nummer, ne, mit dem jemand anders als erklären, habe ich früher auch schon gemacht. Ich weiß, dass du das auch machst. Manchmal. Ja, nur nicht separat im anderen Channel, sondern vor allem. Nö, wenn es gleich fail läuft, und dann hieß es, hat man mal woanders erklärt, dann kriege ich derjenige drüber, der es erklärt hat. Das ist eine ganz einfache Nummer. Ist es okay, wenn ich ein paar Sekunden aufs Klo gehe? Ja klar, sicher, mach doch. Dankeschön. Serafima wollte auch was fragen, bitte. Wo du gesagt hast, alle Leute runter, die Heiler auch mit runter, oder meintest du nur die DDs? Ich rede davon von den DDs. Du kannst natürlich den Heiler Ich oben war erst erklären. einmal hier mit dir, deswegen frage ich lieber. Soll ich euch noch beiseite schieben? Ich gerne machen. Sollte ja eigentlich klar sein. Vielen Dank. Übrigens, wisst ihr, was ich richtig finde? Nagakuga ist gerade mit seinem anderen Char in der Höllenfeuer-Zitadelle. Mit seinem Mönch, oder wie? Ja. Der ist auch nicht mehr in der Gilde mit dem. Der Mönch ist auch nicht in der Gilde. User joined your channel. Okay. Da hatte ich das falsch in Erinnerung. Können Sie sich immer noch besprechen? Nein, das sind die drei. Und sich da oben immer noch besprechen, die drei. Derzeit habe ich den Boss mythisch erklärt. Ja. Kazuki erklärt normalerweise was nicht und Wildherz braucht wahrscheinlich drei Sachen mehr erklärt. Und der Solus, wenn er so weiter so gut zuhört, wie er heute zugehört hat, braucht 10 Erklärungen. Bitte jemand auf Antonidas Hu Narga machen. Danke. Und mir sagen, wo Narga Ruga in der Gilde ist. Merci. Dann möchte ich dann gleich ein Gespräch mit seinem Gildenmeister haben. Auf Rexa, sorry. Macht's bitte mal eben die Nitara. Einfach Hu Narga. Mir ist der PC kurz verreckt, deshalb war ich raus. Du hast kurz Zeit aufs PC zu rennen. Aufs WC? PC? Ja, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, ich war hoch. Alles klar, bis gleich. Wieder da. Hat jemand von euch eigentlich das Mount zum Morgen? Nö. Schade, schade, schade. Ich auch nicht. Weil ich hab einen Wolf. Herzlichen Glückwunsch. Gibt's, wenn man alle Achievements hier drin macht. Warum bist du dann nicht wiedergekommen, nachdem dein PC wieder ging? Weil ich das heute zu stressig fand. Ich will entspannt raten. Heute wurden 90 Minuten vorher diskutiert über Leute, die nicht da waren. Ich war da gestern und heute jedes Mal pünktlich und alles im Inventar. Sorry, bevor heute bin ich raus. Ich würde ihn gerne aus der Gilde schmeißen. Danke. Ja. Was sagt ihr? Ja, für so eine Aussage weg. User joined your channel. User was moved User to joined your channel. Die Logik verstehe ich nicht, warum er dann noch gewartet hat, bis wir einen Boss gelegt haben und dann raus ist. Also Bullshit, also. User was Lock mal um mich, Party. Endboss eben. Komm. Hexer, stell mal ein Portal auf, bitte. Lockst du eben um, Patrick? Oder wartest du gerade auf 20 Sekunden, bis das Ding durch ist? Also es ist in eurem Sinne, er fliegt raus, ja? Ist das richtig? Irgendjemand, der ein Veto hat? Um wen geht's? Nagaruga. Er ist auf einen anderen Char gegangen mit der Aussage, weil ich das heute so stressig fand, ich will entspannt raiden. Heute wurden 90 Minuten vorher diskutiert über Leute, die nicht da waren. Ich war da gestern und heute, jedes Mal pünktlich und alles im Inventar. Sorry, aber für heute bin ich raus. Ja, will einfach nur wissen, ob irgendjemand jetzt was dagegen hat, dass wir ihn schmeißen. Nicht zu gebrauchen. Das nächste Mal, wenn es stressig wird, ist er auch wieder raus, weil er darauf keinen Bock hat oder weil es ihm zu stressig ist, wenn es um die Gilde geht. Abend. Ja. So, lieber Hexer, einmal kurz den, genau. So, habe ich denn in der richtigen Gruppe? Jetzt ja. Du gehst nicht runter, ne? Steht's alles klar. Du bleibst hier oben. Du gehst nicht runter, du bleibst oben, danke. Wie der Boss funktioniert, weißt du? Ja oder nein? Ja. Gut. Pulltimer. Wenn ihr euch direkt alle an den Boss stellt und dann nur die Kugel macht und nur derjenige wie Ari dann links zum See läuft, dann stehen wir alle schon gleich richtig, nicht verteilt stehen, für nämlich dann gleich den Reiz der Flamme. Dann haben wir ganz viel Platz. Ineinander ist das absolute Zauberwort. Ein Camp, keine 2, keine 15. Rüberlaufen. Verteilen. Grünes Radar. Gucken, wer hochgeschleudert wird. In den violetten Einschlag dann reinstellen. An den Bau. Kugel. MJ, rechts sehen. Alle stehen ansonsten vorne. Ein Camp, nicht irgendwo anders. Ist ein Ad da, machen wir Ad. Komm. Gleiches Ziel, na, wie vorhin auch. Kennt das Ding. Achtung, gleich hochschleudern. Steht auseinander und macht Kugel. Die Kugel macht die Kugel. Ab ins Violette da vorne kommt und macht die Kugel weg. Die lebt viel zu lange, die Kugel. Könnte schon lange weg sein. Ran an Boss. Ein Camp. Laufen. Drüben verteilen, kennt das Ding. Totem steht mal. Und die Kugel, das erste Ziel. Und wer hochgeschleudert wird, reinstellen. Nur das Kügelchen machen. Ja, da drüben kann man sich jetzt leider nicht gut reinstellen, ne? Ich hoffe, ein paar schaffen es trotzdem. Nein. Und Leute beigestellt. Willst du noch üben oder ablegen? Eigentlich will ich ablegen, weil... So, gehen wir es mal ganz deutlich durch. Ihr habt vorhin alle Leute hier gesagt, bis auf die, die im anderen Channel waren, ich kenne diesen Boss und eure Taktik. Taktik ist, Boss, legt euch ab, geht in die Suppe, geht sterben, kommt. Taktik ist, Nasenspitze berührt, Arschfotze vom Boss. Da stelle ich mich hin. Links kommt eine Kugel. Kugel ist mein erstes Target. Keine Kugel da, Ad machen. Ineinander, nicht 3 Meter links, 3 Meter rechts, 3 Meter hinten. Steckt eine Kopfgröße, komplette alle Füße schon an dem gesamten Rage stehen, in einem Punkt, bis auf Tank. Da stehen die Leute. Das ist Taktik. Da stehen wir. Dann kommt der Reiz der Flamme auf einen Stecknadelpunkt. Und wenn wir laufen, kriegt keiner von uns auch nur irgendeinen Buff ab. Und dann müssen sich die Heiler nicht den Arsch aufreißen, um euch das Leben zu retten, sondern ihr habt es den Heilern einfach gemacht. Und dann gehen wir rüber und verteilen uns sinnvoll. Und sinnvoll ist nicht, sich dahin zu stellen, wo man weiß, dass eine Kugel kommt und dass man da nicht mehr hinlaufen kann, sprich nicht rechts vom Boss, sondern hier vorne, in dem kleinen Drittel von diesem ganzen Raum hier. Da kann ich mich hinstellen, verteilt hinstellen und abwarten, wo irgendwas lila auf dem Boden ist. Und dann stelle ich mir das lila fahrende Scheißding. Und sobald die Kugel da ist, ist die Kugel erstes Target. Und da ist Damage drauf zu machen. Je schneller die weg ist, umso besser. Für uns alle. Haben das jetzt die Leute, die das nicht jede Woche in drei verschiedenen Varianten spielen, kapiert? Jo. Und damit meine ich die Lyria, damit meine ich auch Kazuki und Loginarien, damit meine ich Ari und auch einen Shizu Era, sorry. Ich habe heute eine Scheißdaune und du wirst gleich noch hören, warum. Damit meine ich aber auch einen Nafaria und einen Typhoon und auch eine Wildherz und auch eine Zeus und auch einen Zulus. Weil ich möchte darüber nicht mehr diskutieren, sonst mache ich gleich mitten im Kampf Rechtsklick-Kick. Entweder ihr fragt jetzt, weil ihr es immer noch nicht begriffen habt, oder spielt es jetzt sauber. Bevor es nach unten geht, sollte der Kampf jetzt begriffen sein. Ist das so? Ja. Gut. Und ich rede viel zu viel, bei Vitus fällt es schon raus. Ja, also im Endeffekt jetzt die Minis auch bei den Fankämpfern kuscheln, oder wie? Wohin guckt der Boss, wenn er gepult wird? Ja, zum Tank. Wo steht der Tank, wenn gepult wird? Ja, und ich stehe am Arsch. So, wo kann sich ein Melee hinstellen, damit er immer noch vernünftigen Schaden fährt? Direkt am Arsch. Wenn die Nasenspitze auf 12 Uhr ist und die Arschfotze auf 6 Uhr zeigt. Zwischen 12 und 6? Nö, zwischen 8 und 4. Da kannst du stehen und machst immer noch deinen vernünftigen Damage. Was passiert, wenn du dich als Melee woanders hinstellst und nicht ins Camp? Was kommt unter deinen Füßen in jedem Fall? Ja, das Feuer. Genau, wer muss durch das Feuer durchlaufen, wenn du da stehst? Ja, alle. Also, wer muss da durchlaufen, wenn du nicht im Camp stehst, sondern ein bisschen weiter oben? Wer muss da durchlaufen? Die Minis? Richtig, Selana, der Tank! Und was kriegt der Tank, wenn er durch die Scheiße läuft? Ja, das ist ein Lieber. Und was muss man da mit dem Tank machen? Heilen? Extrem viel mehr heilen. Und habe ich darauf in dem Moment, wo ich rüberlaufe, Bock? Beziehungsweise die Zeit? Nein! Es gibt ein Camp und da stehen wir alle drin. Du müsstest die Taktik eigentlich kennen. Diese Woche gespielt, nämlich hier, letzte Woche gespielt, vorletzte Woche gespielt. Nein, weil ich jedes Mal, bis jetzt rausgekickt worden wurde, als wir bei Archi waren, weil ich zu wenig Schaden gemacht habe. Und warum hast du die Taktik dann nicht mal angehört? Habe ich ja. Aber ich kam nie großartig zu 1 und ich habe jetzt einfach geschaut, dass ich so nah wie möglich an den anderen Minis dran stehe. Vorhin ist gefragt worden, ob noch jemand eine Frage hat, dann sollte er sie besser jetzt stellen. Da hast du deinen Mund gehalten. Hättest auch sagen können, ich bin mir unsicher, muss ich noch irgendwas beachten? Warum machst du deinen Mund da nicht auf? Ja, weil ich die Taktik ja eigentlich kenne, aber testen. Eigentlich ist nein! 99,9% ist nein! 100% ist das einzige Ja! Alles drunter ist nein! Wenn ich mir im Ansatz eines Ansatzes unsicher bin, heißt das nein! Stell dir vor, das wäre dein echtes Leben. Ein einziges hast du. Du stehst da und es hängt davon ab, dass du es 100.000%ig weißt. Und nur dann, wenn du ein Ja, dein echtes Leben für einsetzen würdest. Ja, ich weiß es. Dann will ich ein Ja hören. Und sonst will ich ein Nein hören. 3 Wochen. 3 verfickte Wochen. Das sind 21 Tage. Und das sind 20 Tage. Plus 23 Stunden und 55 Minuten mehr, als ich brauche, um den Bass mehr anzuhören und zu kapieren. Ja, ich bin heute ein kleines Hurensöhnchen. Das ist mir klar. Aber ich dulde in meiner Gilde keine Scheiße mehr. Also, hast du den Boss jetzt verstanden? Ja. Gut. Dann spiel auch so. Es ist vorbei mit freundlich sein. Seid ihr freundlich und macht Leistung, dann kriegt ihr auch einen freundlichen Raidleiter. User disconnected from your channel. Disconnected.